Erster ein Lied von David für den Musikleiter. Zweiter Gott, bitte höre mein Rufen. Höre mein Gebet. Dritter, ich bin weit weg. Mein Herz ist schwach. Bring mich auf einen hohen Felsen. Vierter, du bist mein Schutz. Du bist wie ein starker Turm gegen Feinde. Fünfter, ich will immer in deinem Zelt wohnen. Bei dir bin ich sicher. Sechster Gott, du hörst meine Versprechen. Du gibst mir, was deine Freunde bekommen. Siebter, gib dem König ein langes Leben. Er soll sehr viele Jahre leben. Achter, er soll immer bei Gott bleiben. Deine Liebe und Treue schützen ihn. Neunter, ich singe jeden Tag Lieder für dich. Ich halte meine Versprechen.